herzlich willkommen zum Uncast Episode 240. Titel habe ich noch gar nicht, ja. Die Recherche war etwas schwierig heute. Ja, die Oldcam hat mich abgelenkt, ja, der Livestream der Eule, die gerade drei Küken gerade drei Küken geschlüpft sind. Ich bin ganz hin und weg, ja. Ja, für solche skurrilen Sachen, ja, kann man mich begeistern. Unfassbar. Ich habe in der Wochensicht übrigens darüber noch einiges gesprochen. Dort gibt's übrigens auch einen Link zu einem Watchface, das ich mal kurzerhand per Generator gemacht habe für diesen Eulen-Stream. Ja. muss einfach sein, ja. Pebble Watchface, also könnt ihr mal gucken. Ja, Themen heute. Ich fange gleich mal an, ohne die Übersicht, ja. Angeblich ein Chromebook mit abnehmbaren Android-Tablet in der Mache. Also beispielsweise wie diese oder so wie diese, ja, wie kann man die nennen, ja, Laptops mit abnehmbarem Bildschirm. Ja, in dem Moment, wo man dann den Bildschirm abnimmt, wird dann eben Android OS benutzt. Android, und wenn man das wieder andockt an das Hauptgerät, an die Tastatur sozusagen, dann wird daraus ein Chrome OS Computer. Das hört sich eigentlich gut an. Mich selbst wundert's, dass es das überhaupt noch gar nicht gibt. Ja, bisher war wohl eher ja, sagen wir mal, der Sinn aus dem Grund noch nicht ganz vorhanden, weil ja, Android und Chrome sich so ein bisschen überlappen. Jedenfalls denken das die meisten Leute. Google sagt das ganz anders. Ja. Chrome ist halt mehr für einen normalen Computer. Ja, und Android ist halt mehr für das Touchscreen. Wobei, seit dem Chromebook Pixel ist das ja auch ein bisschen zusammengewachsen. Ja. Gut, aber wie ist das nützlich? Wo ist das nützlich? Also zunächst mal, ich lasse jetzt einfach mal die Diskussion vor, ob man die Daten heutzutage überhaupt noch in die Cloud von Google oder von irgendeinem anderen US-Unternehmen stellt. Das lasse ich jetzt einfach mal außen vor. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, und das ist überhaupt gar kein Thema. Ja, so. Da haben wir einmal ein System, das hauptsächlich online funktioniert, aber nicht, wie so oft behauptet, nur online, sondern man kann hier auch ganz normal offline arbeiten und dann bei der nächsten Gelegenheit, wenn wieder ein System vorhanden ist, dann diese Daten, die werden dann automatisch synchronisiert. Das ist zum Beispiel möglich mit den Google Docs Geschichten, ja. Google Docs, Google Drive. Und von daher ist das schon ein ganz interessantes System. Also wie gesagt, wenn man sich da keine Gedanken machen müsste, wäre alles wunderbar. Denn es funktioniert sehr schön, es funktioniert reibungslos. Man kann dann diese Dokumente ja auch von anderen Geräten ja bearbeiten. Ja, man kann auch miteinander arbeiten. Auch das ist besonders für Firmen sehr, sehr interessant. Oder auch für Projekte in Forschung oder auch in der Schule. Ja, deswegen ist natürlich auch Chromebook Chromebooks in den Schulen in den USA besonders beliebt. Ja. Von daher ist das alles sehr, sehr schön. Ja. Nur, wenn man dann unterwegs zum Beispiel eben ein Tablet nutzen will, dann ist das Chrome OS eben nicht ganz optimal, weil immer die Tastatur und die Maus quasi fehlt. Vor allem die Tastatur, weil darauf eben Chrome ausgelegt ist. Ja. Android glänzt natürlich, wie wir alle wissen, im mobilen Bereich besonders, ist eben dafür durchdacht, ja, mit Touchscreen auskommend, alles wunderbar. Und jetzt habe ich so, eben gesagt, zum Beispiel, wenn man jetzt die Dokumente auf dem Chrome OS geschrieben hat und so weiter, und es wurde schon mal ein Abgleich gemacht, dann hat man ja Zugriff auch von Android. Es gibt ja die Android-Apps dafür, für die Google Docs-Geschichten, und schon kann man dann eben auch unterwegs die Dokumente dann eben aufrufen, ansehen und so weiter auf Android. Also arbeitet es schon. Hand in Hand, weil ja der Chromebook eben ein Cloud-System ist, das Chrome OS, und deswegen gibt es da keine Probleme. Er hat also unterwegs die ganzen Android-Features, die ganzen Android-Apps und daheim hat man eben, oder wenn man dann eben stationär arbeiten möchte, hat man eben die volle Chromebook-Power und das ist gar nicht so schlecht, weil eben das für ja, sagen wir, produktive Sachen ausgelegt ist. Also im Prinzip ist das ja alles schön und jetzt soll es auch tatsächlich so kommen. Google plant tatsächlich ein sogenanntes Two-in-One-Device, ja, soll noch 2015 kommen. Das schreibt die oder das sagt DigiTimes Research. Ja. Und dabei ist eben genau das, man hat einen Computer mit abnehmbarem Bildschirm. In dem Moment, wo man den Bildschirm abnimmt, so wie man das zum Beispiel auch bei den Windows-Tablets schon gesehen hat, und Windows-Computer, ja, dann nimmt man das ab und man hat ein Android-Gerät. Wie dann der Wechsel allerdings stattfinden soll, ja, ob dann eben neu gebootet wird oder ob immer parallel gebootet wird und dann nur noch geswitcht wird, das wäre natürlich schön, weil das wäre dann relativ schnell, wird es vonstatten gehen. Während also von Android auf Chrome, das ging auch schnell. Chrome fährt ja in so etwas 6 bis 7 Sekunden hoch. Aber Android braucht manchmal doch schon 1,5 bis 2 Minuten, ja, bis es hochgefahren ist, je nach Gerät. Ja. Also da würde ich mir schon wünschen, dass es beides gleichzeitig irgendwie schon mal vorbootet zumindest, dass es dann ganz, ganz fix geht, wenn man das Tablet abmacht. Also das muss wirklich innerhalb von wenigen Sekunden gehen, ja, rausnehmen und da muss sofort das Android verfügbar sein. Sonst werden die Leute da nicht froh damit. Ja, das ist tatsächlich so, das muss alles fließend übergehen. Ich sehe es bei der normalen Benutzung, wenn man denkt, okay, das dauert hier ein paar Sekunden, ist ja nicht so schlimm. Und wenn man es dann auf einmal braucht, ja, und es mal schnell gehen muss, dann sind diese paar Sekunden zu lange. Ja, das merke ich immer wieder bei solchen Geschichten. Zum Beispiel vor ein paar Tagen, ich mache ja Tests mit Inbox, ja, und da gab es irgendwie ein Problem, allerdings lag das wohl nicht am Inbox, sondern an der Netzverbindung, ja, obwohl ich also beste Netzverbindung hatte, sind keine Daten geflossen. So, da musste ich jemand dann was unbedingt zeigen, hab das Tablet rausgeholt, hab Inbox gestartet und es hat schon ein bisschen zu lange gedauert, ja. Und nach wenigen Sekunden war das klar, so geht's nicht mehr weiter. Ja? Und man musste das dann anders machen. Das geht nicht. Da hat man keine Sekunden Spiel. Ja, dran, wenn man in einer Konversation ist und will dann schnell was zeigen, ja, innerhalb der Konversation, dann kann man nicht die Konversation für eine Minute unterbrechen und warten, bis das Tablet fertig ist. Das geht nicht. Ja. Und genau darauf muss man eben auch achten. Tja, darauf dürfen wir gespannt sein. Ich hoffe auch, dass genug Power vorhanden ist, sowohl für die Chrome-Seite als auch für die Android-Seite. Und genau da befürchte ich, liegt das Problem. Die 2 GB für Chrome OS sind nicht ausreichend für Android mehr. Ja, das dürfte feststehen. Also entweder wird daraus ein Top-Chromebook und ein gutes Android-Tablet oder daraus wird ein guter Chromebook und ein ganz mieses Android-Tablet. Ja, so groß sind schon die Anforderungsunterschiede. Also Android braucht wesentlich mehr Power als Chrome OS. Es ist äußerst skurril, äußerst komisch, aber man muss bedenken, dass eben bei Chrome OS dann doch die Apps etwas freundlicher gestaltet sind und eben hauptsächlich ja, wie bei einem Chrome-Browser eben integriert werden. Und bei Android gibt es halt schon ziemlich große, verschwenderische Apps, die mit Ressourcen nur so um sich schmeißen, leider immer mehr. Ich bin momentan am Deinstallieren ohne Ende, also Es ist wirklich ganz, ganz schlimm, meiner Meinung nach. Die Android-Entwickler verlieren im Moment den Halt und optimieren überhaupt nicht mehr. Jeder schreibt sich wie früher in die Autostart-Liste rein. Ja. Programme, die überhaupt, wo das überhaupt keinen Sinn macht, dass die sich am Anfang starten und dann immer im aktiven Bereich liegen. Ja. Die fliegen bei mir gleich wieder runter. Allerdings gibt es halt auch Ausnahmen bei Programmen, wo ich sage, ja gut, die brauche ich, egal was die machen. Und da scheinen die Entwickler dann eben auch das auszunutzen bei solchen Programmen, weil das sind hauptsächlich die, ne, die man unbedingt braucht, die das auch tatsächlich machen. Ein prominentes Beispiel ist hier, wobei da kann man es nur einigermaßen verstehen, ja. Obwohl, nein, eigentlich nicht, ja. Ein prominentes Beispiel ist die Kindle-App. Ja, die Kindle-App startet sich automatisch. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel PlayStation-App. Das ist ganz kurios. Sinn machen würde es ja, dass die PlayStation-App gestartet wird beim Anfang. Ja, am Anfang. Denn die verbindet sich ja normalerweise mit dem PlayStation Network. Und unter Umständen mit der PlayStation. Ja. Die Verbindung mit dem PlayStation Network scheint auch tatsächlich zu klappen, aber die Verbindung mit der PlayStation ist im Prinzip getrennt, selbst wenn die PlayStation an ist und das Gerät bleibt für einige Zeit inaktiv, dann wird die Verbindung zur PlayStation getrennt. Aber die App bleibt nach wie vor im Hintergrund aktiv. Ja, und dann gibt es eben noch viele weitere Sachen, die sich mehr oder minder sinnlos hier in die Autostart-Dinger reinschreiben. Zum Beispiel auch ist prominentes Beispiel ist YouTube. YouTube. Wieso startet YouTube am Anfang? Sehe ich überhaupt nicht ein. YouTube ist bei mir eine App, die rufe ich auf und fertig. Oder ein anderes Programm ruft die App aus. Die muss aber nicht am Anfang beim Start vom Gerät hochfahren und dann für immer hier drin bleiben, 10 Megabyte Speicher verbrauchen, ja, und was das ist, wie viel Rechenzeit, ja, hoffentlich nicht so viel. Also, da könnte man leicht wieder in so ein Rant da reinfallen, ja, also, da würde ich mal sagen, vielleicht so ein bisschen mehr auch mal von Amazon abgucken. Selbst der App Store von Amazon bleibt nicht im Vordergrund, einfach so, sondern beim Gerätestart startet er zwar mit, überprüft, ob es Updates gibt und dann fährt er runter und schaltet sich in diese Idle-List. Ja? Das heißt, der geht nur noch in den Cached Background. Und verbraucht kein aktiver Speicher mehr und auch keine aktive Rechenleistung. Ja. Und das ist meiner Meinung nach auch ganz wichtig. Genauso auch das Cloud Drive. Ja, das startet, geht dann aber inaktiv. Ja. Und das finde ich richtig, das finde ich gut. Ja. Naja, also die Entwickler haben da noch zu lernen. Und deswegen braucht aber Android jede Menge Power. Weil es eben so viele Entwickler gibt, die in feuchten Kehrisch sich um die Geschwindigkeit, um die Konsistenz des Gerätes kümmern, die denken, ja, unsere App läuft, wunderbar, klasse. Ne? Und weil es jeder denkt, gibt es ein totales Chaos. Ne? Ich sag auch wirklich, dass momentan Android so ein bisschen aus dem Fugen gerät, doch das ist ein Thema für eine der nächsten Sendungen, würde ich mal sagen, weil da brauchen wir sehr, sehr lange Zeit darüber, um das eben zu bringen. Also muss Chrome OS, dieser Hybrid-Notebook, dann doch einiges an Leistung mitbringen, jedenfalls viel mehr als für Chrome OS. Klar, wird der natürlich erstmal in den USA rauskommen. Ob der jemals dann zu uns rauskommt, wenn er denn überhaupt kommt, ist ganz sicher. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Da habe ich mir auch schon genug drüber aufgeregt, brauche ich also nicht nochmal jetzt zu machen. So, aber wenn irgendwo was rauskommt oder nicht rauskommt, klar, dann da ärgert man sich natürlich. Japaner, die dürften sich jetzt wohl bald ärgern, und zwar ganz gewaltig, oder auch nicht, weil es hat einen Grund, warum das passiert. Samsung will offenbar den ganzen Handyverkauf in Japan einstellen. Diese unglaubliche Meldung habe ich heute gelesen im bei Talk Android, genau. Und es ist äußerst wahrscheinlich, dass eben Samsung den Verkauf einstellt von den Handys in Japan, aus dem Grund, weil die dort nicht gekauft werden. Man hat groß zum Beispiel das Galaxy Note Edge eingeführt in Japan, und zwar als erstes in Japan. Ja, also quasi der Premieren-Launch war in Japan, und das Gerät ist phänomenal untergegangen in Japan. Ja. Das hat Samsung wohl schwer verkraftet, ja, dass so eine große Firma einfach so ignoriert wird. Nur 4% Marktanteil in Japan hat Samsung mit allen seinen Smartphones. Und das ist natürlich, sagen wir mal, für Samsung ein Schlag ins Gesicht. Ja. Die Konkurrenten Sony, Sharp, Apple sind weit vorne. Vor allem Sony und Sharp, weil so mutmaßt man eben, dass einheimische Firmen sind, also japanische Firmen, und die Japaner eben doch mehr auf darauf achten, dass sie eben lokale Produkte holen, weil eben auch, und das muss man zur Verteidigung sagen, das hat also nicht irgendwie jetzt so groß patriotische Gründe, sondern es hat einfach nur funktionelle Gründe, denn der japanische Markt ist eben etwas, wie soll ich sagen, ganz Spezielles. Ja, da durch die japanische Schrift, die ja sonst nirgends verwendet wird, und durch die Anforderungen, die Bräuche etc. beispielsweise, gibt es ja nicht nur die links nach rechts Schreibweise, ja, sondern auch die oben nach unten, ja. Und sowas muss eben alles mit eingeplant werden. Und da hat natürlich eine Firma, die von außerhalb kommt, es wesentlich schwerer, hier ein ansprechendes Produkt zu finden. Ja. Apple hat auch einen interessanten Marktanteil, also nicht groß, aber immerhin, ja. Obwohl die eben aus den USA kommen. Aber da ist es natürlich genauso wie in der Rest der Welt auch. Apple spricht natürlich dort auch eine ganz bestimmte Bevölkerungsschicht an, ja, ich verkneife mir jetzt Beleidigungen mit dem iPhone, und die ist natürlich auch in Japan vorhanden. Der Rest nutzt dann eben einheimische Marken, hauptsächlich Sony, Sharp, Panasonic auch übrigens, ja, weil die nicht so groß vertreten sind, klar, und so weiter. Aber man sieht eben, dass Samsung hier komplett aufgerieben wird zwischen dieser Frage jetzt Zielgruppe, vielleicht, ja, ich sag keine Beleidigung, also die Zielgruppe, ja, und die normalen Benutzer von diesen Mobilgeräten. Auch immer noch ein Phänomen, auch das ist etwas, wo man in Japan ganz stark berücksichtigen muss. Zum Beispiel diese Klapphandys, die ich ja auch so gern mag, ja. Die Klapphandys sind immer noch ganz weit vorne vertreten. Und das ist einfach so ein Brimborium, ja, hier dieses Telefon aufzuklappen, ja. Und da hängen manchmal Sachen dran an den Smartphones, was weiß ich, diese Anhänger, die gab es bei uns früher auch mal für die Handys, ja, wo man dann dran machen kann. Die Handys hatten normalerweise immer so eine Schlaufe, wo man das so einfädeln konnte und dann zack befestigen, ja. Das machen die Japaner exzessiv, und allein diese kleine eine Öse, die nicht vorhanden ist, ja, entscheidet bei vielen Leuten, das Handy dann nicht zu kaufen. So krass ist das. Es sind einfach, Japan ist einfach ein Land, das sehr geprägt ist durch Bräuche und durch Traditionen, und das muss sich halt auch widerspiegeln in den Geräten. Und Samsung bietet die gleichen Geräte an, oder fast die gleichen Geräte wie auch bei uns eben, und damit liegen die eben daneben. Japan hat schon schnelles Internet gehabt, da haben wir noch noch nicht mal mit GPS rumgewurstelt, ja. deswegen Gibt es da auch Besonderheiten? Jetzt ist die Entwicklung einigermaßen groß gleich auf, wobei auch am 5G-Netz natürlich gearbeitet wird, klar. Aber man sieht deutlich, dass es da ganz große lokale Unterschiede gibt. Deswegen ist es nur teilweise verwunderlich. Allerdings der Schritt, den Samsung dann eventuell machen wird und wirklich die Verkaufsmöglichkeiten komplett einschränkt, das ist was anderes. Und ich glaube, das werden die Auktionäre auch, die Aktionäre nicht gern hören, ja. Denn das bedeutet ein herber Rückschlag. Japan immer noch ein großer Markt für die Firmen, gerade im Technikbereich, weil im Gegensatz zu vielen anderen Ländern dieser Welt akzeptieren in Japan die Leute Technik wesentlich leichter und schneller als bei uns beispielsweise. Ja, also bis mir war das sagen, ja, das ist nützlich, das brauchen wir, ist in Japan schon wieder ein alter Hut. Ja. Aus dem ganz einfachen Grund, weil die sagen erstmal, alles was Neues ist gut, solange bis das Gegenteil bewiesen ist. Und bei uns ist wohl eher die Prämisse, alles was Neues ist schlecht, solange bis das Gegenteil bewiesen ist. Ja. Und die Beweise werden dann eben in anderen Ländern geführt, meistens in den USA oder eben auch in Japan. Deswegen ein guter Markt eigentlich, aber nicht für Samsung. Samsung hat beispielsweise von den Galaxy Note Edge, das sie ja so stark beworben haben am Anfang, ja, was habe ich das jetzt am Anfang schon gesagt? Nein, ich habe nur gesagt 4% Marktanteil. Also von diesem Edge, das massiv beworben wurde in Japan, wurden gerade mal 100.000 Stück verkauft. Das ist für Samsung sowas von lächerlich. Da kann ich schon verstehen, dass der Vorstand vielleicht richtig sauer ist. Ja. Ja. Ob da noch Politik eine Rolle spielt, ja, ihr wisst, zwischen Korea und Japan brodelt es ja immer wieder mal. Das hat historische Gründe. Das vermag ich nicht zu sagen, aber rein von der marktpolitischen Seite her wären natürlich auch die Voraussetzungen gegeben, dass Samsung sagt, nö, das rentiert sich nicht mehr, da machen wir nichts mehr. Schade wäre es trotzdem, nämlich für die Japaner, die dann tatsächlich das gerne kaufen wollten. Jetzt wisst ihr vielleicht auch, warum einige Firmen nicht immer alles in Europa auf den Markt bringen, ja, oder vielleicht erst mit Verspätung. Dennoch ist das keine Entschuldigung, weil es gibt natürlich auch bei uns Early Adopters, die wollen das Teil haben und hier entgeht auch den Firmen Geld. Je länger sie warten, desto mehr Geld wird ihnen entschwinden, da eben die Leute sich dann nach Alternativen umsuchen. Umschauen. Ja. Gut, dann komme ich mal zu den News. Die Google I.O. wird am 28. und 29. Mai stattfinden, 2015. Da warten natürlich schon viele Leute drauf, ja. Ob es dann wieder einen Riesenhammer gibt oder was auch schon passiert ist, eher für die Privatnutzer uninteressant ist, das wird sich zeigen. Im Mittelpunkt wird wohl stehen, das Android Auto, also Android für das Automobil. Ja. Das wird ein großes Thema, denke ich, sein. Ob hier schon konkret was gezeigt wird, darf stark bezweifelt werden, also für den Endverbraucher, ja, stark bezweifelt wird. Von 17. bis 19. März kann man sich anmelden. Das ist natürlich nur rein pro forma. Also am 17. März 5 Minuten oder sogar weniger, dann sind alle Tickets weg. Ganz klar. Deswegen ist auch der Eintrittspreis von $900, also etwa 800 €, auch kein Problem. Wie gesagt, die Karten werden innerhalb von wenigen Minuten weg sein. Und das ist nicht nur so gesagt, sondern also ich glaube nicht, dass sie 5 Minuten überstehen. Ich glaube, letztes Mal waren es nur Sekunden, bis die Karten alle ausverkauft waren. Und deswegen ist es egal, die könnten auch $5.000 für eine Karte verlangen und dann würden sie auch noch alle weggehen. Ja, darum geht's ja aber auch nicht, ne? Ich glaube eher, dass hiermit geschaut wird, dass eben nicht Hinz und Kunz die Karten wegschnappt für zum Beispiel Entwickler, die darauf bauen, ja, dorthin zu kommen, für die es wichtig ist, ja, für Studenten und warum ausgewählte Frauenorganisationen, das verstehe ich auch nicht, gibt es ein spezielles Kontingent an Tickets, ja, kostet nur ein Drittel, ist aber dann auch noch stärker beschränkt und eben speziell für diese Gruppen da gemacht. Also, dass Studenten ständig bevorzugt werden, okay, gut, das ist mir bekannt, aber ausgewählten Frauenorganisationen, das erschließt sich mir jetzt noch nicht. Ne? Aber okay, was soll's. Also interessant wird's, wie gesagt, die Autokonnektivität hier, dann da wird's viel schon drüber gesprochen. Ich bin äußerst skeptisch. Aber dann, da spreche ich dann drüber, wenn es soweit ist, nur so viel, wenn ihr kein neues Auto kauft, dann wird es wahrscheinlich eh uninteressant werden. Ja. So sind nämlich die Autofirmen. Da, wenn ihr ein neues Auto-Navi, also integriertes Navi haben wollt, braucht ihr ein neues Auto. Ja. Die Updates sind schon teuer genug, als ob ihr ein neues Navi kauft. Ne? Tja, so sieht das aus. Naja, also die Geschichte von OS 10 übrigens wiederholt sich schon wieder. Ich hab ja in den letzten Jahren, ja, bin ich ja davon weggegangen, zu viel Negatives über iOS zu sagen, ganz einfach, weil es mich nicht mehr interessiert. Ja, überhaupt nicht mehr. Aber es ist hier doch faszinierend, diese Meldung, die ich da gelesen habe im Google Watch Blog über den Vergleich der Stabilität von iOS und Android, also Lollipop und iOS 8 genauer gesagt. Da zeichnet sich nämlich genau das ab, was schon seit einiger Zeit OS 10 und Windows hier abziehen. Ja. Während OS 10 seit geraumer Zeit permanent instabiler geworden ist, ist Windows permanent stabiler geworden. Und wie sich jetzt hier zeigt, hat eine Untersuchung recht deutlich ergeben, dass iOS von der Stabilität her immer schlechter wird und Android immer besser. Also die Anzahl der Abstürze ist jetzt schon, das hat eben diese Untersuchung ergeben, bei Android deutlich geringer als bei iOS. Das war nicht immer so, ja. Bei KitKat waren zum Beispiel 2,6% Android-Abstürze, ja, und bei iOS 7 nur 1,9% Abstürze. Jetzt bei Lollipop sind es nur 2%, genau 2%, und bei iOS sind es 2,2% bei iOS 8. Das heißt, auch hier wiederholt sich die Geschichte erneut. Und im Prinzip ist es dann so, wie wird es dann so sein wie auch bei OS 10, dass es nur noch vom Ruf lebt. Ja, das ist so viel besser, so viel stabiler als Windows. Ja. Und der Ruf wird natürlich auch hier noch Jahre, viele, viele Jahre anhalten. Ja, selbst wenn die Entwicklung so weitergehen sollte, ja, dass iOS dann, ja, das läuft stabiler, ist nicht mehr der Fall. Android Lollipop läuft stabiler. Und mal sehen. Vielleicht reißt ja hier Apple auch nochmal das Ruder rum und die nächste iOS-Version ist vielleicht wieder stabiler als die nächste Android-Version. Ja, wer weiß. Aber Apple hat auch mit vielen Problemen zu kämpfen, weil sie selbst auch immer eine größere Anzahl von verschiedenen Geräten, also von verschiedenen iPhones und iPads kreieren. Und obwohl die selbst ja alles unter Kontrollen haben, sehen sie sich jetzt mit einem Riesenproblem konfrontiert, das vorher eigentlich exklusiv für Android war, nämlich dass es sehr viele verschiedene Geräte gibt. Ja? Man muss sich das mal vorstellen, dass es eine Riesenleistung ist für Lollipop mit 2% hier bei so einer Riesenanzahl von verschiedenen Geräten hier aufzutrumpfen. Aber es macht sich meiner Meinung nach eben auch deutlich bemerkbar, dass es mehr und verschiedene Geräte gibt, die eben jetzt auch iOS benutzen. Und das wird Apple in den nächsten Jahren noch stärker verfolgen. Also da gibt es jede Menge Arbeit. Der erste Trend allerdings lässt mal nichts Gutes vermuten. Also ich habe mich doch jetzt ziemlich diplomatisch ausgedrückt, oder? Ne? Genau. Aber dass mit Lollipop nicht alles auf jedem Android-Gerät 100% okay ist, das dürfte auch klar sein. Ja, zum Beispiel haben Samsung-Nutzer momentan, naja, ich möchte nicht sagen ein Problem, aber doch etwas, naja, wo sie sich mal am Kopf kratzen müssen. Ja, das Problem ist nämlich, dass ja Samsung, wie ich mir schon gedacht habe, in der Zwickmühle steht. Sie selbst haben ja das TouchWiz-System als das System für Samsung eben etabliert und propagiert. Jetzt kommt Google und sagt überall Material Design, Material Design, Material Design. Und die Leute wollen Material Design auf einmal. Ja, die wollen das neue Feeling haben, ja, das eben Lollipop mit sich bringt. So, und jetzt haben wir TouchWiz drauf. Was tun? Und Samsung hat da sich schwer getan, offenbar, und vermischt diese beiden Sachen jetzt nicht immer zum Vorteil. Ja? Der Material Look und das TouchWiz, die beißen sich so ein bisschen beim Benutzen des Gerätes. Das stellt auch Android Central fest. Und obwohl das, sage ich mal, hier normale, also nicht normale, sondern eben die technikbasierten Benutzer eher weniger stören dürfte, ja. Gut, vielleicht Designer, die könnten da vielleicht denken, was ist denn das für ein zusammengewürfelter Kram? Aber so die Normalverbraucher, das sind eigentlich die, die am meisten jetzt Probleme haben, denn das TouchWiz ist jetzt kein TouchWiz mehr. Die Bedienung hat sich schon ein bisschen geändert. Es ist aber auch kein Stock Android, das ist auch kein richtiges Material Design von Google und somit gibt es da ein paar Probleme. Ja? Weil das Material Design ist gut, das ist eigentlich etwas, was normale Leute durchaus von der Benutzung her positiv auffassen. Denn es ist einfach, es ist logisch, es gibt eine Rückmeldung bei allem, was man tut. Das ist sehr, sehr wichtig für unbedarfte Leute. So, und jetzt wird das hier so eingeflochten und das ist eben nicht optimal. Ja. Und man sieht auch wirklich teilweise hier, sieht man dann Material Design Elemente auf das TouchWiz draufgepappt und umgekehrt. Und das irritiert dann doch sehr. Deswegen gibt es Probleme. Leute haben Probleme momentan hier mit wirklich da zurechtzukommen. Ja. Der Mute, die Mute-Funktion ist zum Beispiel so eine Sache, wo momentan sehr viele Leute in den Wahnsinn getrieben wird. Und das verschärft sich eben noch durch dieses Touch-Pop oder Lolli-Wiss, wie man das so nennen soll, ja, massiv. Ich bin mal gespannt, ich habe es leider noch nicht können probieren, wie das bei HTC aussieht. Ja, eigentlich müsste das für HTC müsste es doch schon ausgeliefert worden sein fürs M8, ja, das Lollipop. Wie sich das da in Sense integriert, also falls schon draußen ist, müsste es auf jeden Fall besser sein als integriert sein als eben dieses TouchWiz, weil ich noch keine großen Beschwerden darüber gelesen habe. Aber hier sind dann doch schon die Seiten voll mit Leuten, die an die Decke gehen deswegen. Ja. Gut, auch hier muss man sagen, was soll man tun? Samsung hat eben den TouchWiz-Weg gewählt. Ich habe das schon immer als einen Fehler gesehen. Am Anfang war es vielleicht noch verständlich, weil eben das Android sehr roh gewirkt hat, ja, mit der Version 1.5 beispielsweise 1.6 dann, auch noch in der 2er Version. Das war also schon relativ roh, aber simpel. Ja. Aber jetzt hier eigentlich seit KitKat oder eigentlich schon seit Jellybean sind diese Modifikationen so unnötig wie ein Kropf. Die Spieleschmiede EA hat sich mal wieder zu Wort gemeldet mit einem Schocker. Ja, mit einem vermeintlichen Schocker. Und zwar EA sagt voraus, dass bis 2018 die Spielequalität auf Konsolenniveau sein sollen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, diese Aussage in der Luft zu zerreißen. Erstmal, sie hat Konsolenniveau schon längst überschritten. Wenn man mal schaut, welche Konsole eigentlich jetzt genommen wird als Referenz, ja, also besser als eine als ein NES, ja, als ein SNES, ja, als eine PS1, ja, als eine PS2, ja, als eine PS3, ja, naja, also da wird's dann halt schon eng, ja, jetzt langsam, also vielleicht, aber nicht von der Steuerung her, ja, Steuerung ist absolut ein Ding, was nicht geht. Oder reden die sogar von mobilen Konsolen? Da haben die sowieso schon alles überholt. Ja, zwar ist so eine PSP Vita, die übrigens auf dem absteigenden Ast sitzt, auch hier von der Bedienung her, durch die Steuerung her, schon, würde ich mal sagen, deutlich im Vorteil. Da muss man schon Zusatzgeräte kaufen, die dann eben aber auch nicht bei allen Android-Geräten funktionieren. Ja, die Controller, das ist sehr, sehr schade. Aber ansonsten muss ich sagen, von der Power her, von der Grafik her, sind die heutigen modernen Smartphones und Tablets so haushoch überlegen. Ja. Und powermäßig kommen die auch, ziehen die auch schon längst an der PS3 vorbei. Nur, das Problem ist, dass das eben nicht alles ist. Ja. Deswegen würde ich sagen, also PS3 wird es noch ein bisschen schwierig, von der Grafik her, vom Sound her natürlich. Sind die schon drüber, aber vielleicht noch nicht von der Steuerung her. Nur, auf was wird das jetzt bezogen? 2018 sollen die besser sein als die Konsolen. Die sind bereits besser als die Konsolen oder die haben die Qualität von Konsolen erreicht. Kommt nur darauf an, was für eine Konsole man sieht. Natürlich noch nicht die Qualität der PlayStation 4 und Xbox One. Das ist klar, das dürfte klar sein, ja. Aber ansonsten muss ich sagen, natürlich, ja. Wenn die natürlich meinen, dass die Tablets die Qualität von der PS4 2018 erreicht haben, dann ist das genauso wenig ein Schocker. Ja, das sind nur 3 Jahre. Da muss ich sagen, ja klar, da erwarte ich eigentlich, dass das schon früher passiert. In 5 Jahren, 5 bis 7 Jahren, je nachdem, wird dann auch ich denke mal 5 Jahre wird es diesmal sein, wird dann auch die PlayStation 5 oder wie die auch immer heißt, ja, und die Xbox 2, keine Ahnung, auf den Markt kommen und dann werden wir ja sehen, ja, wie sich da wieder das entwickelt. Dann werden die Konsolen vielleicht wieder stärker sein und so weiter. Oder es ändert sich komplett und wir gehen auf Cloud Gaming. Ja, das hat ja Sony schon fest im Blick und ist eigentlich auch geplant, dass es gar keine High-Power PlayStation mehr gibt als nächstes, sondern dass die High-Power eben bei Sony ist und man selbst nur noch ein relativ schwaches Gerät bekommt. Vielleicht, also schwach dann vielleicht in dem der Power-Klasse wie jetzt die PlayStation 4 oder PlayStation 3 und man streamt einfach nur noch die Sachen auf das Gerät und das Gerät ist quasi nur noch ein dummes Terminal sozusagen. Ja. Da arbeiten viele Firmen dran und das wird sicherlich auch in der Zukunft interessant sein. Übrigens macht das Sony ja schon. Es gibt bereits einen Sony Player. Das ist eine PlayStation, ja, die mit dem Sony Live System verbunden ist und dann kann man genau das schon machen. Ja, also die Anfänger haben schon begonnen und möglicherweise wird die PlayStation 5 dann auch gar nicht mehr auf diesem Konzept basieren wie jetzt die PlayStation 4. Also ist die Aussage von EA mal wieder haarsträubend. Ja, egal aus welchem Blick man die betrachtet, was soll das? Was wollen die damit sagen? Soll das etwa heißen? Ah, ich weiß es. EA hat nämlich die ganze Zeit gepennt bei der Entwicklung auf mobilen Systemen wie Smartphones und Tablets, haben uns diese Casual-Kram-Sachen entgegengeworfen oder vielleicht mal einen FIFA-Titel und sagen jetzt damit aus, also bis 2018 werden sie Spiele kreieren, die an Konsolenniveau herankommen. Aha, so könnte man das doch verstehen. Das Design des S6, des Samsung Galaxy S6, wäre ziemlich enttäuschend, wenn die Renderings, die hier und die schematischen Darstellungen, die hier herausgekommen sind, ja, sich also der Wahrheit entsprechen würden. Das wäre furchtbar. Muss ich ganz ehrlich sagen. Erstmal soll die also ich bezweifle noch, dass das richtig ist. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich mir eine Screen Size von 4,9 Zoll nicht vorstellen kann für ein S6. Das wäre bei mir der Instant Death. Ja, also der sofortige Tod, ja, beim Kauf. Also das da würde ich noch mal drauf gucken, ja. Tschüss. Ja. Was, 4,9 Zoll? Okay, nächstes Phone, ja. Egal, was es ist. Mir egal. Da geht's mir nicht alleine so, ja. Also ein 5er muss auf jeden Fall drauf sein, ja, 5.2 mit einem intelligenten Design und dann klappt das auch noch, ja. Ansonsten das Design, tja, was soll ich sagen? iPhone mit Samsung-Label drauf, ja. Tut mir leid, dass du sagen musst, aber es ist so. Und ich hab die Schnauze wirklich voll. Ich möchte kein Gerät, das aussieht wie iPhone, weil iPhone sieht scheiße aus. Tut mir leid, dass ich das so knallhart sagen muss, aber das ist meine Meinung. Ich bin auch der Meinung, dass wenn man mal die ganzen Streitigkeiten zwischen Apple und Android oder Google, ja, hier jetzt mal außen vor lässt, wenn ich ein Gerät haben will vom Design her, das aussieht wie ein iPhone, ja, dann hole ich mir ein iPhone. Dann brauche ich keine Samsung-Kopie. Mir egal, was dann drin ist. Ja. Also ich meine, ich bin zwar kein Design-Fanatiker, also das heißt, im Prinzip ist mir das nicht jetzt so wichtig eigentlich, aber ich möchte kein Gerät haben, das aussieht wie ein anderes Gerät. Ja, weil das mag ich einfach nicht, ja. Ich möchte was Eigenes haben und also einen Charakter darstellen. Auch wenn das vom Designer vielleicht nicht ganz so schön ist, dann, ja, ist ja auch Geschmackssache. Ich finde, wie gesagt, iPhone grottenhässlich, ja, grottenhässlich. Die finde ich so hässlich, dass ich trotzdem, dass ich eigentlich nicht so viel auf Design Wert lege, mir deswegen kein iPhone holen würde. Selbst wenn ich jetzt sagen würde, okay, was Android, iOS, mir vollkommen egal welches, würde ich ins Geschäft gehen, sehe das iOS, sehe das iPhone 6, lach und hol mir ein anderes. So schlimm ist es. Aber ich gebe natürlich zu, viele Leute finden das Design sehr, sehr schön und sehr, sehr gut. Ja. Und das ist offenbar auch der Grund, warum Samsung sich nicht traut, was Eigenes zu machen. Ja. Wenn das hier tatsächlich stimmt. Wie gesagt, ich bin noch am Zweifeln. Es kann auch gut sein, dass diese Renderings einfach nur mal wieder aus irgendwelchen Apple-Fan-Seiten rauskommen, ja. Die dann eben hier probieren, Samsung in Misskredit zu bringen, schon vor dem Erscheinen überhaupt von irgendwelchen echten Daten. Ja. Aber schlimm, dass ich das sage, aber ich würde sogar Samsung zutrauen. Ja. Ich würde sogar Samsung zutrauen, weil man kann das Anlehnen an dieses Apple-Design durchaus sehen bei den Geräten und das finde ich äußerst schade und äußerst irritierend. Ich hätte lieber mal was richtig Schönes. Ja. Ja. Gut, ansonsten, wenn es nicht ganz so schlimm hier aussieht mit dem Abkupfern oder hier die Verwechslung zu groß ist, die Verwechslungsgefahr, dann ist es nicht ganz so schlimm, dann wäre mir das auch egal, aber trotzdem muss ich sagen, im Handy-Design, da komme ich auch nochmal bei der Community-Nachrichten drauf, da muss ich endlich mal was tun, ja. Es gibt schon einige Möglichkeiten, mal ein richtig neues Design zu machen, nicht nur immer diese Klötze mit abgerundeten Ecken oder Klötze ohne abgerundete Ecken oder Klötze mit gebogenen Formen. Das sind Klötze. Ja. Mach was anderes, keine Klötze. Ja. Naja. Gut, was haben wir noch? Ja, es ist noch kein April, deswegen muss ich davon ausgehen, dass das, was ich hier gelesen habe, kein April-Scherz ist. Aber es ist auch eine Spekulation. Ja. Heute ist irgendwie Rumor-Tag, ja. Blaso. klar so ein furchtbarer Name, zumindest mal für europäische Ohren, ja. Aber Blaso soll offenbar das neue voice-aktivierte, stimmaktivierte Bezahlsystem sein, mobile Bezahlsystem von Google. Da sträuben sich auch bei mir die Haare. Also erstmal, war da nicht was? Ja, genau, Google ist gescheitert mit dem Bezahlsystem, ne? mit dem Wallet im Prinzip. Jetzt soll etwas kommen, was voice-aktiviert ist. Also, man stellt sich das so vor, man geht ins Geschäft, bezahlt dann mit seinem Handy, indem man das Teil irgendwo dran hält und dann seine Initialen mit seiner eigenen Stimme sagt. An der Kasse. Ihr merkt, wo das hinführt. Ich stelle mir das so vor, ich stehe jetzt hier im Supermarkt, an der Kasse und die sind so fortschrittlich, ja, dass man mit dem Handy bezahlen kann. Dann tue ich mir das Teil an die Kasse halten und fange an zu reden. Ja. Bitte wiederholen Sie, ich habe Ihre Eingabe nicht verstanden. Nochmal. Bitte sprechen Sie lauter. Nochmal. Serververbindungsprobleme. nein. Nein, das muss, also diese Bezahlung per NFC, das wäre gut gewesen, ja, und das hat Google nicht geschafft durchzudrücken. Das Problem ist auch nicht das Wie, sondern wo das akzeptiert wird. Das ist auch nicht nur immer das Problem Wie, sondern vor allem, welche Banken machen damit. Ja, und das ist das Problem. Also ob das Voice aktiviert ist oder über NFC, ist wurscht. Ja, im Prinzip wird es ja sowieso eine Verbindung sein über NFC, denke ich mal, plus Voice-Aktivierung. Also von daher muss eigentlich beides vorhanden sein. Und dann Voice-Aktivierung an einem Punkt, wo andere Menschen noch dabei sind, das geht schon mal gar nicht. Ja, soll ich am Schluss noch das Passwort sagen? Das geht einfach nicht. Und auch das ist ja ein großes Problem, auch mit der Sprachsteuerung unterwegs. Also ich habe die nie genutzt unterwegs, eigentlich nur daheim oder vielleicht mal im Auto, wenn ich was diktieren will, ja. Also wenn ich eine Nachricht schreiben will, aber nicht tippen kann. Aber ich gehe doch nicht ich hocke mich doch nicht in ein Restaurant und quatsche in mein Handy, ja. Aber ich kann immerhin noch im Restaurant noch unterm Tisch schnell was eintippen, ja. Das geht. Ich mache das auch nicht, wenn hier ein Haufen Leute dabei sind. Erstmal ist es da laut, ja, und zweitens müssen die auch nicht alles mitkriegen, ja, was ich da jemand schreibt, ja. Also das ist alles schon sehr skurril und deswegen kann ich mir das erst dann nicht vorstellen. Finde es äußerst komisch und ja, ich bin zwar schon öfters mal reingefallen, ja, aber ich denke, dass Blaso, wenn das tatsächlich ein voice-aktiviertes Bezahlsystem sein soll, genauso scheitern wird und noch schlimmer scheitern wird wie das Google Wallet. Wer macht es? Wer macht das? Tja, Smartwatches. Die hochgepriesene neue Innovation hat mit 750.000 Android Wear Devices eher mal schlecht abgeschnitten. Ja. Apple ist zwar schon viel, viel länger auf dem Markt, hat aber immerhin schon 1 Million Leute zusammen. 750.000 ist aber für Smartwatch Devices, also für Android Wear Devices, eigentlich nicht schlecht. Ich hätte gar nicht mit so viel gerechnet. Ja. Bin sehr skeptisch dem gegenüber. Nichtsdestotrotz sage ich, dass am ersten Tag der Smartwatch wahrscheinlich diese Zahl schon erreicht wird und dass das vollkommen irrelevant ist, weil es keine Aussage hat, ja, ob sich jetzt hier die Fans so ein Teil zulegen oder nicht. Die legen sich das sowieso zu und selbst wenn es ein Teekessel wäre mit Android mit Apple Logo drauf, ja, fertig. Ne? Diese Fanbasis hat halt Android in der Form nicht. Da sind die Leute doch viel skeptischer. Also sie kaufen nicht einfach alles, weil jetzt da ein Google-Logo drauf bappt. Im Gegenteil. Dann sagen die eher noch, Moment mal, Google, das sind doch die Bösen, oder? Ja, okay, ich hol's trotzdem vielleicht, ja, wenn es brauchen kann. Tja. Ja, und da, yeah, Apple bringt eine Smartwatch raus. Ja klar, okay, dann wird schon mal gespart. Ja, die Kinder kriegen weniger zu essen, Hunde werden verkauft und man muss ja irgendwie Platz machen, ne? Für die Smartwatch. Finanziell. So ist das. Aber die Frage ist, ob dann Android Wear davon noch profitieren kann. Floppen tut, glaube ich, beides oder beides nicht. Ja, also ich weiß nicht, ob man bei 750.000 als von einem Flop sprechen kann. Ich würde sagen eher nein, weil ich nicht damit gerechnet hätte, ich persönlich, mit so viel Smartwatches. Glaube ich, dass sich heute noch jemand eine Uhr anzieht. aber dennoch, also insgesamt gesehen wird nicht das erreicht, was die Industrie jetzt durch die Apple Watch hier sich erwartet. Die Verkaufszahlen werden, denke ich, schon zurückbleiben hinter den hohen Erwartungen, muss man auch sagen. Ja. Wie gesagt, sie werden die Android Wear erstmal schlagen. Dann könnte Android Wear von dem Hype, der ja jetzt allgegenwärtig ist in den Medien, ja, profitieren davon. Ja. Und ich finde schon schade, wenn Google so viel Public Relations kostenlose von der Presse bekommen hätte wie jetzt Apple mit der Smartwatch, dann wären das auch so mindestens noch Nuller mehr dran, ja, vielleicht bis jetzt. Aber ja, das soll halt so nicht sein. Auch in den Redaktionen sitzen eben die Freaks, die Fans, die Jünger. Und da ist halt oftmals ein Vorteil. Gut, wie gesagt, ich wollte eigentlich damit nur sagen, die Smartwatches werden nicht die Erwartungen erfüllen. Das zeigt Android Wear ganz deutlich. Und ich glaube, das wird auch nicht die Erwartung, Apple wird auch nicht die Erwartungen an die Apple Smartwatch erfüllen können, auch wenn es nach den ersten Verkaufstagen phänomenal aussehen wird, weil alle sich, die das unbedingt kaufen wollen, sich das kaufen werden und dann war's das. Meine Vorhersage, ja. OnePlus hat übrigens das Team vorgestellt, das Entwicklerteam für Oxygen OS. Und hat auch ein bisschen über das neue ROM gesprochen, warum sie das auch machen. Ja, wir alle wissen es ja, warum. Wegen den Querelen mit CyanogenMod. Aber dennoch finde ich es sehr interessant, sehr sympathisch, dass hier OnePlus das Entwicklerteam hier mal vorstellt. Und interessant, ja, definitiv. Finde ich ein guter Schritt hier, ein bisschen Transparenz. Übrigens kommt das Oxygen OS auch bald raus. Ist also beschlossene Sache, dass Oxygen OS das CyanogenMod ablösen wird. Ja, Here Maps, Here, ja, von Nokia ist jetzt aus der Beta raus und ist gratis für alle zum Download. Ich habe mal grob getestet, ja, allerdings mit 73 Megabyte Phone Memory, also App-Speicher und ohne Funktion auf die SD-Karte habe ich sofort wieder gelöscht nach dem Test, ganz klar. Dafür habe ich keinen Platz, tut mir leid. Immerhin wird der Cache, also der Map-Cache-Speicher auf die SD-Karte gelegt, immerhin. Aber trotzdem ist mir die App viel zu groß. Ohne App to SD geht das gar nicht. Ja. So macht die allerdings einen guten Eindruck. Die Einstellungsmöglichkeiten sind allerdings sehr beschränkt. Es gibt nur ganz wenige Sachen, die man in den Settings verändern kann. Unter anderem ist mir aufgefallen, dass in der Maps-Ansicht noch nicht mal der Landscape-Modus unterstützt wird, sondern nur der Porträt-Modus. Allerdings gilt das glücklicherweise nicht für den Navigationsmodus, der springt dann auch in die Landscape-Position, wenn man das Handy entsprechend dreht. Warum dann die Maps-Funktion nicht rotiert, das weiß ich auch nicht. Das weiß wohl nur Nokia bzw. die Entwickler von der Here Map. Also hier wie hier. Ja. Bisschen schwierig hier, oh, akustisch. Die Maps selbst, die Karten selbst haben eine recht gute Qualität, muss ich sagen. Die Navigationsberechnungen gehen recht fix, wobei die auch auf einem Online-Server ausgeführt werden. Man hat die Möglichkeit, komplette Apps, komplette Maps down zu loaden, also ganze Bereiche, zum Beispiel Bundesländer, kann man einfach herunterladen und hat dann diese Karten auch offline verfügbar, was natürlich sehr, sehr gut ist. Somit ist es so eine Art unfreies OSM End Plus, ja, ist aber optisch, bis auf die fehlende Landscape-Version bei der Maps-Darstellung, ist optisch bei der Navigation sehr schön. Das muss man ganz klar sagen. Die Stimmen hören sich auch recht gut an. Und ja, es sieht so aus, als ob diese App gut zu gebrauchen ist. Ich konnte es natürlich jetzt nicht ausführlich testen, ja. Aber ich denke mal, als Alternative, zumindest für die Leute, die die keinen separaten App-Speicher haben, ja, und genug Platz auf ihren Handys, die können das auf jeden Fall, denke ich, als Alternative auch mal ansehen. Allerdings immer noch OSM End Plus dran denken, ist ein Open Source Objekt System, Entschuldigung, App mit den OpenStreetMap Karten, die sehr umfangreich sind und auch die kann man dann hier sehr schön nutzen. Der Vorteil von hier ist tatsächlich, dass es kostenlos ist. Tja, so sieht es aus. OSM End Plus ist nämlich nicht kostenlos. In der kostenlosen Version kann man nur 10-mal Karten runterladen. Dazu gehören auch die Aktualisierungen. Das heißt, es ist so ein Open Source Projekt im Prinzip, aber es kostet Geld. Ja. Und das hier ist im Prinzip ein Proprietary Projekt und es kostet kein Geld. Tja, so kann das dann passieren. Ja, HTC M9 Daten sind offenbar bestätigt jetzt. Ja, confirmed 5 Zoll FHD Display 1920x1080. Ja, wobei das immer noch nicht hundertprozentig sicher ist. Ja, also ich denke auch, dass vielleicht noch größeres Display drin ist. Qualcomm Snapdragon 810 Prozessor, was auch nicht jetzt, sag ich mal, etwas wäre, wo mich jetzt total umhaut. Ja, also da, könnte es ein bisschen schneller sein. 3 GB DDR4 RAM ist okay. 32 GB oder 64 GB Version, das ist, also RAM-Version, das ist gut, weil, ich hatte ja gesagt, also 16 GB ist nicht mehr zeitgemäß, 32 GB als Minimum und das ist in Ordnung. 20,7 Megapixel Kamera, Hauptkamera und 4 Megapixel Ultrapixel Frontkamera. Da sieht man auch ganz klar, dass Ultrapixel als normale Kamera gescheitert ist. Ja, das, was ich schon im Vorfeld immer wieder gesagt habe. Ja, man kann die Physik nicht betrügen. Ein paar Pixel mehr muss eben vorhanden sein. Da hilft auch keine Ultrapixel oder was weiß ich für Pixel. Pixel sind Pixel und das andere ist Software-Rendering. Und da muss es heutzutage eben mehr sein. Schon sind die Details verloren, was Tests eindeutig gezeigt haben. Ja, Bilder haben zwar gut ausgesehen, beim Ranzoomen waren die Details weg. Ja, hat man Pixelsalat gehabt. Boom Sound ist integriert. Gut, für Leute, die sich die sich Sound ohne Kopfhörer anhören wollen, damit die Mitmenschen nerven. Bluetooth 4.1, Micro SD-Karten-Slot ist vorhanden, 2048 mAh Akku, LTE, natürlich in dieser Kategorie, darf man davon ausgehen. Und Android 5.0.2 mit Sense 7.0, ja. Und tja, was sagt man dazu? Also es haut einen nicht vom Sockel, ja. Und deswegen muss ich noch ein kleines Fragezeichen dran stellen. Also es heißt hier, es ist bestätigt, aber das, also bei einigen Sachen muss ich sagen, ja, es könnte, aber es wäre schon schade. Ja, es wäre schon schade. Vielleicht geht auch HTC wieder einen anderen Weg. nicht so sehr auf die technische Aufrüstung, sondern eben auf die Produktpflege an sich. Wäre ja auch okay, sage ich mal. Das M8 war ja bei Erscheinen der Hammer von den technischen Daten her. Das kann man jetzt von dem M9 nicht sagen. Aber vielleicht ist es sonstig, also auf sonstiger Art eben sehr, sehr gut. Das wird man dann sehen. Ja, ein kleiner Wermutstropfen bleibt eben bei diesen technischen Daten, aber vielleicht ein stabiles, robustes, schönes, gut gemachtes Telefon, das gut in der Hand liegt, ja, und dann kann man als Normalbenutzer, wenn man nicht gerade ein Power-User ist, das durchaus auch diesen Daten akzeptieren, ja, denk schon. Gut, dann komme ich mal zu den Community-Sachen. Da mache ich ein bisschen schneller heute. Google und der Hangout-Supporter Matt Spike hat geschrieben, Google fängt von hinten an. Wahrscheinlich bekommt man dann mitgeteilt, Gerät momentan nicht lieferbar. Hintergrund ist der, dass es einen Google-Support gibt für einige Produkte. Der läuft über Hangouts und das funktioniert. Das hat auch haben auch schon einige Podcasts mal gemacht, live, ja, This Week in Google hat es schon gemacht und sie waren begeistert davon eigentlich, ja. Da sollen dann eben ja, kompetente Leute eben da schnell Auskunft geben und eben helfen bei Problemen. Die Idee ist phänomenal, dass es über Hangouts geht. Und das könnte Google natürlich in einen ganz anderen Bereich vorstoßen lassen. Leute, die nämlich eben hier ihre Probleme direkt mit einem Ansprechpartner lösen wollen und nicht hier per Mail oder noch nicht mal das. Ja, bisher war Google ja ziemlich schlecht, sagen wir mal, zu erreichen, wenn es um so Dinge ging. Das wird Google eine ganze Stange kosten, weil da stoßen die einen ganz neuen Bereich vor. Aber immerhin. Ich finde es gar nicht schlecht und hoffe, dass das auch für weitere Produkte noch eingeführt wird. Ich glaube, Chrome OS ist jetzt ein Produkt mal, ne, wo die das machen. Ich hoffe, dass das noch weiter eingeführt wird. Insbesondere bei Sachen so wie zum Beispiel, oh, der Gmail-Account ist gesperrt, was mache ich denn jetzt? Ne? Da wäre es vielleicht ganz gut. Ja, der Ewald hat noch was geschickt. Das hatte ich vorhin schon mal angesprochen mit den Smartphone-Designs, ja. Der extrem schwierige Job eines Phone-Designers, ja. Und guckt euch mal an, der Ewald schreibt, da ist was Wahres dran. Lustig, ja, allerdings. Da ist wirklich was Wahres dran. Und ehrlich gesagt, ich finde es nur teilweise lustig. Weil es ist eigentlich traurig. So, der Christian hat noch was geschrieben wegen dem Android-Twitter und hat zumindest mal einen Artikel verlinkt, ja, hat da auch noch was angefügt und zwar also wegen dem Gerät, das sowohl Chrome OS als auch Android kann, was ich in den Themen besprochen habe. Der Christian schreibt, das habe ich eigentlich schon vor über einem Jahr erwartet. Die Smartphones bekommen immer mehr Power und sobald man zu Hause ist, einfach das Android-Smartphone in die Docking-Station schon erscheint auf dem Monitor Chrome OS. Sollte für einen Großteil der User vollkommen ausreichen. Das stimmt. Zumal eben, wie gesagt, die Android-Geräte schon wesentlich mehr Power haben müssen als die Chrome OS-Geräte. Von daher wird, wer zum Beispiel ein High-End-Android-Tablet, das Top Chrome OS Laptop, ja, also wirklich, das ist absolut top. Ja. Guckt euch mal die Leistungsdaten an von den aktuellen Chromebooks. Ja, ich meine, das ist vollkommen ausreichend für Chrome OS, also nicht falsch verstehen. Aber wenn man die jetzt mit den Android-Geräten vergleicht direkt, ja, dann kommen einem die Tränen in die Augen ja, bei den Chromebooks. Aber wie gesagt, das reicht vollkommen aus, weil Chrome OS eben nicht so speicherhungrig ist wie Android, ja. Deswegen haben die zum Beispiel hier 2 GB Speicher, 16 GB SSD und ein Celeron-Prozessor, Intel Celeron-Prozessor. Ja, das haut einem nicht gerade von Socken. Ja. Noch nicht mal die Auflösung, die verwaltet werden muss. 1366 mal 768 ist heute für ein Tablet mit 10 Zoll schon das absolute Minimum. Ja. Also ihr seht, da wäre die Idee natürlich super genial. Ich hoffe, dass es so rumgeht und nicht andersrum, weil dann wäre es ein ganz schwaches Android-Gerät. Ja. Ziemlich schwach. Jo, zum Schluss die App der Woche, Boat Browser HD, ja, Boat Browser HD oder auch genannt hier Boat Browser for Tablet. Ja, so der offizielle Name. Boat Browser war schon mal App der Woche, wenn ich mich richtig entsinne, schon eine ganze Zeit lang her, aber die normale Version für Handys, also für Smartphones, dann hat's hier Boat Browser ein bisschen den Anschluss verloren und kam auch Lightning, was noch kleiner, einfacher war. Und dann kam ja auch Chrome raus, was ja in der neuen Version eingeschlagen hat. Und so hat Boat Browser ein bisschen den Anschluss verloren. Aber Leute, ich habe mir den Boat Browser for Tablet hier mal angeguckt und ich muss sagen, phänomenal. Ja, was da an neuen Möglichkeiten drin hier gemacht wurde. Zum Beispiel kann man mit dem sogenannten Floating Boat, ja, ein Window öffnen, ein Fenster öffnen, bei dem man im Vordergrund, also in diesem kleinen Fenster dann eben zum Beispiel eine Webseite, eine ganz normale Webseite aufrufen kann. Also ganz normal, wie eben ihr das vom Browser gewohnt seid. Ja. Zum Beispiel habe ich jetzt hier mal Twitter aufgerufen. Ja. Und das kann ich hier ganz locker flockig direkt auf dem Schirm bringen und das über den anderen Apps. Also ich kann hier eine App aufrufen, egal was, ja. Und über der App liegt dann dieses Fenster, das natürlich auch von der Größe her veränderbar ist und verschiebbar ist auf jede Position vom Bildschirm, ja. Und hab somit mal quasi meinen Twitter-Stream immer im Blick, ja. Kann das dann auch verkleinern, also wegmachen lassen, dann erscheint es oben in der Notification-Leiste und wenn ich dort oben hier drauf krieg, kann ich das restoren und schon ist es wieder da. Also wenn es mal im Weg ist, kann ich das schnell wegmachen, ne? Kann es da auch wieder schließen und so weiter und so weiter. Ich muss sagen, das ist einfach fantastisch. Unglaublich. Das wertet das ganze Browsing auf Android dermaßen auf, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist mal richtiges Multitasking, so wie man es vielleicht auf einem normalen Computer gewohnt ist, wo man einfach sagen kann, okay, jetzt mache ich mal das Browserfenster auf. Es geht sogar noch mehr. Man kann verschiedene Tabs öffnen in der Pro-Version, ja, von dem Boat Browser und kann da mehrere Webseiten gleichzeitig nebeneinander positionieren und ja, dann eben benutzen. Das ist Wahnsinn. Also man kann sich da also sogar so ein Screen einrichten, wie man, wenn man will, ja, und verschiedene Webseiten gleichzeitig eben im Auge behalten. Da kann ich mir auch einige Anwendungsbeispiele vorstellen. Zum Beispiel ein Fenster mit einem Server-Monitor, einem anderen Fenster, was weiß ich, Live-Ticker, ja, Twitter und so weiter und so weiter. Und das dann eben nebeneinander fantastisch. Ja, irre. Der Browser so ist auch recht gut, er ist auch von der Geschwindigkeit her schnell, es hat sich sehr, sehr viel getan, die Funktionen gehen von Gestures bis eben Flash, integrierten Flash und es ist einfach wirklich eine Freude mit dem zu arbeiten. Ein einziges Manko habe ich gefunden, was sich bisher noch nicht lösen ließ. Und zwar, es gibt eine Funktion, die wäre für mich sehr, sehr wichtig, nämlich, dass man den Cache-Speicher auf die SD-Karte legt. Und das scheint nicht zu funktionieren. Ja, das ist äußerst schade. Ich habe den Entwickler schon angeschrieben, deswegen habe aber leider noch keine Mitteilung bekommen rechtzeitig für die Sendung. Schade. Denn bisher legt er den Cache auf der SD-Karte gar nicht an und die Daten auf dem Phone-Speicher, natürlich mal wieder der App-Speicher, wird natürlich größer. Also nicht genau das, was ich eigentlich wollte. Aber ich hoffe, das ist ein Bug, der bald behoben wird. Bin ich eigentlich relativ sicher, dass ich da mit dem Entwickler durchaus, dass der Entwickler das nur noch nicht gewusst hat jetzt, dass es auf einigen Geräten wohl ein Problem ist. Und damit wäre das dann der, ja, perfekte Browser eigentlich. Es gibt die kostenlose Version, natürlich. Die könnt ihr zum Test herunterladen, die habe ich auch verlinkt. Es gibt davon auch eine Pro-Version, wo man dann zum Beispiel mehrere Tabs aufmachen kann, was ich eben geschrieben habe, also dass man zum Beispiel auf dem Screen mehrere Webseiten nebeneinander machen kann. Dieses Floating Tab sozusagen. Das gibt's gegen Aufpreis, also gegen einen In-App-Purchase, Firefox Bookmark Sync. Evernote Clipper, wo man schnell Webseiten, Inhalten von Webseiten auf seinen Evernote Account speichern kann, ja. Und auch ganze Ordner in den Speed Dial reinsetzt. Auch eine schöne Sache. Man kann es so einstellen, dass am Anfang, wenn man den Browser startet, das Speed Dial Fenster erscheint, wo man hier schöne Icons hat von den entsprechenden Webseiten und die dann dort aufrufen kann. Also es ist quasi ein eine Übersicht von den Bookmarks, ja, wobei das getrennt zu sehen ist eigentlich. Es gibt noch andere, also es gibt noch eine richtige Bookmark-Verwaltung und hier hat man eben dann diese Übersicht mit den Icons. Sehr, sehr schön und das macht dann auch entsprechend Spaß. Incognito-Modus ist vorhanden für Privacy-Browsing zu empfehlen, wenn man mit seinem Bankgeschäft damit macht, dass da keine Spuren zurückbleiben, falls das Gerät irgendwie mal abhanden kommt, ne? Und da nichts analysiert werden kann. File-Manager ist eingebaut. Auch hier muss ich sagen, der Download-Manager ist sehr, sehr schön gemacht. Man hat verschiedene Sharing-Funktionen, was ich ganz, ganz toll finde. Man kann Screenshots anfertigen mit einem Klick, und die dann auch sharen zu verschiedenen Services. Also eine ganze Fülle. Ich könnte hier jetzt wahrscheinlich noch weitere 20 Minuten davon schwärmen und euch die Funktionen erzählen, was man da alles machen kann damit. Aber schaut es euch am besten mal selbst an, ist ja kostenlos. Link findet ihr dann natürlich in den Shownotes. So, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen, Informationen, Links habt oder was weiß ich, Kritiken, ja, alles her damit. Ihr findet die Uncast Community auf Google Plus. Einfach oben Uncast eingeben, dann die Community auswählen. Oder ihr schreibt mir per Mail rio@thenetcast.com, ryno@thenetcast.com. Und die ganzen Links, Informationen, wie ich eben schon gesagt habe, findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com, schon landet ihr wieder woanders da, ihr kennt das schon. Und ja, dann bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.